verspreche, das alles sind höchststrittige Themen und sicher auch wichtige Themen. Doch ich glaube, dass wir uns in unmissverständlicher Weise bisher dem Heiligsten entziehen, der Musik. Hören Sie sich doch diese Zigeunermusik an, den wunderbaren Klang. Und Sie erkennen den nervenden Akkord von Tod und Leben, Liebe und Freude. All das ist in der Musik enthalten, wenn Sie nur zuhören wollen. Und ich denke, wir sollten sie nicht als Hintergrund solcher Argumente benutzen. Das käme einer Beleidigung gleich und einem Gefühlsverlust. Die Musik braucht unsere absolute, bedingungslose Aufmerksamkeit, damit wir den Anforderungen der Liebe Aufmerksamkeit, ja, das ist erledigt! We'll be right back. Zurück.